الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله على سوكبة الله Derjenige, der uns Muslim gemacht hat, der uns heute hier versammelt hat. Allahs Segen teilt seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dem letzten aller Propheten, dem wahrhaftigen Argument gegen jede Person, die die Wahrheit nicht annehmen möchte. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, heute inshallah machen wir wieder zwei Hadithe von den Hadithen, die Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala zu seinen 40 Hadithen zusammengefügt hat. Und der heutige Hadith ist wieder ein Hadith von Abu Dharr. Wieder, weil der Hadith von letzter Woche war ein Hadith Qudsi, den Abu Dharr überliefert hat, ebenfalls. Und der heutige Hadith, darin überliefert Abu Dharr radiallahu anhu, dass einige Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Gesandten Allahs gingen und gesagt haben: O Gesandter Allahs, die reichen Menschen haben die Belohnungen alle abgeräumt. Sie beten genauso wie wir beten und sie fasten genauso wie wir fasten, aber sie haben Geld, das sie spenden können. Sie haben zusätzliches Geld, was sie eben spenden können. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Hat Allah euch nicht eine Möglichkeit gegeben, auf eine andere Art und Weise zu spenden? Hat Allah euch nicht die Möglichkeit gegeben, zu spenden? Dann sagte er: Wahrlich, für jedes Mal, dass man Subhanallah sagt, wird einem eine Spende gutgeschrieben. Und für jedes Mal, dass man Allahu Akbar sagt, wird einem eine Spende gutgeschrieben. Und jedes Mal, wenn man Alhamdulillah sagt, wird einem eine Spende gut geschrieben. Und auch wenn man das Gute gebietet, wird einem eine Spende gut geschrieben. Und wenn man das Schlechte verbietet, wird einem eine Spende gut geschrieben. Und für jeden Schritt, den du zur Moschee machst, wird dir eine Spende gut geschrieben. Und selbst wenn du, dem Schritt ist nicht Teil des Hadithes, sondern da heißt es im letzten Teil, und selbst wenn man mit seiner eigenen Frau zusammenkommt, wird einem dafür eine Spende gut geschrieben. Daraufhin sagten die Gefährten: O Gesandter Allahs, werden wir etwa dafür belohnt, wenn wir sogar unseren Lüsten nachkommen? Daraufhin sagte er sallallahu alaihi wasallam: Stellt euch vor, ihr würdet eure Lust befriedigen auf verbotene Art und Weise. Würdet ihr dafür nicht bestraft werden? Deswegen, wenn ihr sie auf erlaubte Art, wenn ihr das auf erlaubte Art und Weise tut, dann werdet ihr dafür belohnt werden. Das ist der Hadith von Abu Dharr radiallahu anhu, und dieser Hadith ist überliefert bei Imam Muslim in seinem Sahih-Werk, rahimahullah ta'ala. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist ein Ansporn, Gutes zu tun, und das, was hervorsticht aus diesem Hadith, was einem sofort ins Auge sticht, ist, dass die Sahaba radiallahu anhum nach dem Guten gewetteifert haben und gefragt haben, was sie tun können, um noch mehr Belohnung zu bekommen, als sie durch ihre Pflichtgebete und durch ihre Pflichtabgaben und durch ihr Pflichtfasten bekommen können. Denn sie sind auf den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zugegangen und haben ihn gefragt: Was können wir tun? Andere Geschwister von uns tun bestimmte gute Dinge, die wir nicht tun können. Wie können wir sie einholen? Also als würden sie sagen, wir möchten ebenfalls so gute Taten vollbringen wie die Leute, die spenden können. Und wir können nicht spenden, weil wir sind arm und die anderen sind reich. Und logischerweise spenden kann nur jemand, der auch im Besitze von Geld ist. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen eine Möglichkeit gegeben, gute Taten zu sammeln. Dass einem die gute Tat als Spende aufgeschrieben wird, selbst wenn man eigentlich konkret gar nichts hergegeben hat. Und dieser Hadith macht uns deutlich, liebe Geschwister, dass es verschiedene Arten von Spenden gibt. Zweifellos ist das die bekannte Form zu spenden, dass du einen Teil deines Bargeldes hergibst. Aber es gibt auch andere Formen des Spendens, und die sind manchmal sogar besser als die anderen. Zum Beispiel eine der besten Formen zu spenden ist zweifellos, dass man wissen, was man über Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam hat, anderen Leuten mit anderen Leuten teilt. Das ist zweifellos eine sehr gute Tat. Und eine Art Spende, weil man von dem Guten hergibt, was man hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat aber hier uns alhamdulillah eine Möglichkeit gegeben, dass man sein Spendenkonto voll macht. Was heißt voll macht? Dass man es also vergrößert, nur indem man gute Sachen spricht. Und die Sachen, die er aufgezählt hat, war zum Beispiel das Sagen von Subhanallah. Und wir haben schon gesagt, dass das Sagen von Subhanallah gehört zu den besten Taten, weil das Gedenken Allahs, al-Dhikr, ist die beste Tat überhaupt. Ist die beste Tat überhaupt, das Gedenken Allahs. Und das Sagen von Subhanallah, darüber ist überliefert, wenn man sagt Subhanallah wa bihamdihi, dann wird einem sogar für jedes Mal, dass man das gesagt hat, ein Baum im Paradies gepflanzt. Und nicht nur das, sondern wir haben auch gesagt, wenn du Subhanallah wa bihamdihi 100 Mal pro Tag sagst, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dir deine Sünden vergeben, selbst wenn sie so viel wären wie der Schaum des Meeres. Und deswegen, wenn man das kann, soll man unbedingt darauf achten. Gerade viele Geschwister haben diese Zeit, wenn sie ihren normalen Alltag nachgehen, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Schule, wenn man den Bus fährt oder wie auch immer man dahin kommt, kann man Allahs gedenken und Subhanallah und Alhamdulillah und La ilaha illallah und Allahu Akbar so häufig sagen wie möglich. Hauptsache, deine Zunge hört nicht auf, sich zu bewegen. Das ist die Sache. Versuche mit Allah subhanahu wa ta'ala in Kontakt zu bleiben, indem du seiner gedenkst, wenn es geht, die ganze Zeit lang. Wenn es geht, die ganze Zeit lang. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Selbst wenn du nur in irgendeiner Sitzung bist und du merkst, es ist gerade Stillstand und du sagst dann Subhanallah, Alhamdulillah und Astaghfirullah, Astaghfirullah, Rabbi Ghafirli, O mein Herr, vergib mir, ich bitte dich um Vergebung. Wenn du das sagst, die ganze Zeit nicht dran gewöhnst, was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Zeit, in der du diese Worte sprichst, eine Zeit, in der die Tore des Himmels geöffnet sind und in der Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden vergeben wird. Und wir wissen, dass es Zeiten gibt, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die Dua eher erhört als zu anderen Zeiten. Da du es aber nicht weißt, solltest du die Sache ausnutzen, so viel du kannst. Und das sind auch die Zeiten, liebe Geschwister, für die wir am Tag der Auferstehung belohnt werden, weil wir sie ausgenutzt haben, Allahs dabei gedacht haben. Und wir werden belohnt für das, was unsere Zungen aussprechen. Zweifellos, wie wir im Hadith Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu bereits kennengelernt haben. Das Sagen von Subhanallah, und nicht nur das Sagen von Subhanallah, sondern das Sagen von Allahu Akbar, Takbir. Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala als den größten Lobpreisen. Allah subhanahu wa ta'ala ist der größte aller Großen. Allah subhanahu wa ta'ala ist so groß und dennoch ist er verborgen. Er sagt, Allah, zu seinem Namen gehört Al-Zahir, der Offensichtliche. Seine Anwesenheit oder seine Existenz ist so deutlich und klar, dass er der Al-Zahir genannt wird. Und ebenso Al-Batin, der Verborgene, ist auch gleichzeitig, weil man ihn nicht sehen kann. Und man kann ihn erst sehen, Yawm al-Qiyamah, im Paradies. Vorher wirst du Allah subhanahu wa ta'ala nicht sehen dürfen. Das ist natürlich den gläubigen Menschen vorenthalten, also nur für die gläubigen Menschen bestimmt. Allahu Akbar ebenfalls, aber was sagt von Allah Akbar, liebe Geschwister, noch ein kleiner Hinweis darauf, weil wir das ja im Salah sagen. Und im Salah sollten wir darauf achten, dass das nicht zur Routine wird. Dass du bei jeder Positionsbewegung sagst du Allahu Akbar, im Sinne von, dass du jetzt die Position bewegen willst oder gerade veränderst. Das ist natürlich, das muss so sein, aber wenn man das auch noch gleichzeitig sagt und Allah subhanahu wa ta'ala wirklich als den größten Lobpreis und das meint, was man sagt, Allahu Akbar, und Allah subhanahu wa ta'ala wirklich als den größten Lobpreis, während man das sagt, dann wird man ein ganz anderes Gebet verrichten. Weil dann ist man anwesend und man macht sich bewusst, dass man sich in Richtung Qibla gewendet hat und Allah subhanahu wa ta'ala einen beobachtet und man preist ihn als den Größten und sagt, oh Allah, du bist der Größte und meint das vom tiefsten Herzen. Dann wird dein Gebet, liebe Geschwister, Früchte tragen und ganz anders aussehen, als wenn du es einfach nur zu einem Routineprozess gemacht hast, nur Allahu Akbar sagen, damit du deine Position wechselst. Ja. Ebenso hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach dem Takbir hat er At-Tahmid genannt. At-Tahmid bedeutet, dass man sagt Alhamdulillah. Das Lob gehört Allah. Oder alles Lob gehört Allah. Und diese Form von Lobpreisung darf man nur Allah subhanahu wa ta'ala geben. Es gibt einen Unterschied zwischen Lobpreisen und Danken. Lobpreisen und Danken. Beides kann man machen, wenn einem etwas Gutes getan wird. Das heißt, wenn Allah dir etwas schenkt, dann sagst du, oh Allah, ich danke dir. Oh Allah, ich danke dir. Und du kannst auch sagen, oh Allah, dein sei das Lob. Alhamdulillah, kannst du auch sagen. Weil es ist vernünftig, wenn Allah dir etwas Gutes getan hat. Aber das Lobpreisen unterscheidet sich dadurch, dass man Allah lobt und preist, auch wenn er einem jetzt nicht etwas Spezielles, Neues, Gutes gegeben hat. Ja? Das heißt, du kannst Allah subhanahu wa ta'ala loben und lobpreisen immer, zu jedem Zeitpunkt, in jedem Gebet, in jeder Niederwerfung. Es gibt es ist nicht an bestimmte Ereignisse gebunden. Aber zu danken, du sagst, danke, oh Allah, danke das Volk, nachdem du etwas Gutes bekommen hast. Dann sagst du, ich danke dir. Das ist der Unterschied zwischen einer der Unterschiede zwischen danken und lobpreisen. Ebenso Tahlil, das Sagen von La ilaha illallah. La ilaha illallah ist überhaupt der beste Dhikr, den man sich überhaupt vorstellen kann und bedeutet übersetzt ins Deutsche, es gibt keinen Gott außer Allah. Und manche Geschwister übersetzen das mit, es gibt niemanden, der Anbetung würdig ist außer Allah. Und das ist eine Übersetzung gemäß der Bedeutung. Ja, du kannst also etwas übersetzen, indem du die Bedeutung wiedergibst, sozusagen die Erläuterung wiedergibst. Aber übersetzt das Wort Arabisch Ilah bedeutet im Deutschen Gott. Das ist die richtige Übersetzung, wie sie sprachwissenschaftlich korrekt ist. Ja? Aber was bedeutet ein Gott im Deutschen? Jemand, den du vergötterst. Was bedeutet ein Gott im Arabischen? Auch jemanden, den du vergötterst. Jemanden, den du anbetest. Das ist ein Gott. Ja? Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, hast du nicht über denjenigen nachgedacht, der seine eigene Neigung zu seinem Gott genommen hat? Was heißt denn das? Das heißt, er macht immer das, was seine Neigung von ihm verlangt. Also er neigt dazu, zum Beispiel jetzt zu essen, dann isst er. Egal ob halal oder haram. Seine Geschlechtsteile neigen dazu, etwas auszuleben, egal ob halal, haram, er macht es trotzdem. Seine Augen neigen dazu, etwas zu sehen, egal ob halal, haram, er macht es trotzdem. Und so weiter und so fort. Er macht alles, was sein Körper gerade von ihm verlangt. Diese Person ist ein Sklave seiner eigenen Begierden. Das ist kein Sklave, das ist kein freier Mensch, sondern das ist eine Person, die ist Sklave ihrer eigenen Begierden. Deswegen haben wir heute in der Khutba gehört, dass der Mensch, liebe Geschwister, auch wenn er denkt, manchmal er sei frei, dann kommt es darauf an, was mit dieser Freiheit eigentlich gemeint ist. Wenn mit dieser Freiheit gemeint sein soll, dass er seinen Körper freien Lauf lassen kann, dass egal was sein Körper von ihm will, das macht er, dann ist er doch kein freier Mensch. Wenn du dem Menschen sagst, du kannst Alkohol trinken, du kannst Zina machen, du kannst Schirk machen, du kannst Sünden machen, wie du möchtest, dann ist er doch kein freier Mensch. Dann ist der Mensch doch ein Sklave. Ein Sklave seiner eigenen Bedürfnisse, Sklave seiner eigenen Lüste, Sklave seiner eigenen Neigungen. Ja? Dann hat er sich seine eigene Neigung zu seinem Gott genommen. Weil er macht das, was die Größe sagen, und er sagt niemals Nein. Fertig. Das ist eine Art Vergötterung. Denn das Gehorchen, das absolute Gehorchen, ohne Einschränkung zu machen, gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Mensch, der sich von dieser Sache löst, der Mensch, der sich von dieser Sache löst und sagt, nein, ich gehorche nicht auf meine eigenen Lüste und Bedürfnisse, es sei denn, Allah hat mir das erlaubt, das ist eine Person, die Gehorsam Allahs gegenüber über die Gehorsam seiner eigenen Bedürfnisse stellt. Und das ist ein wahrer, freier Mensch, weil er sich befreit hat von diesen Lüsten und sich entschieden hat, freiwillig entschieden hat, ein Diener Allahs zu sein. Und deswegen, es mag zwar widersprüchlich klingen, ist aber kein Widerspruch, wenn wir sagen, die wahre Freiheit des Menschen liegt darin, dass er sich von seinen Gelüsten befreit, vom Shaitan befreit und sich Allah subhanahu wa ta'ala unterwirft. Das heißt, er befreit sich von der einen Sklaverei und begibt sich in die andere Sklaverei, allerdings freiwillig und indem er meistens seinen eigenen Gelüsten entgegenwirkt. Denn ihr wisst, dass die Religion sehr, sehr oft Dinge anordnet, die dem widersprechen, was der Körper eigentlich so gerne hätte. Ja? Der Körper dem Körper ist es ziemlich egal, dem Magen ist ziemlich egal, ob du ihn füllst mit einem Opfertier, das halal geschlachtet worden ist, oder ein Opfertier, das eben nicht halal geopfert worden ist. Es ist dem Magen jetzt mehr oder weniger egal. Der wird beides essen oder verdauen, und er wird sich auch zufrieden geben und er wird keinen Hunger zeigen. Allerdings im Jenseits wird es dann natürlich anders sein, und da werden seine eigenen Körperteile ihn anzeigen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin in diesem Hadith, dass selbst wenn man ein gutes Wort spricht, heißt in einer Überlieferung, aber das nicht in dieser Überlieferung, selbst wenn man Gutes gebietet und Schlechtes verbietet, selbst wenn man Schlechtes verbietet und Gutes gebietet, wird es einem als freiwillige Spende gutgeschrieben. Und diese Beispiele, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat, das sind natürlich Beispiele. Und das bedeutet nicht, dass nur diese Beispiele, die er erwähnt hat, auch wirklich Spenden sind. Sondern gemeint ist, jede gute Tat, die du verrichtest, wird von Allah subhanahu wa ta'ala dir als gute Tat, als Spende niedergeschrieben. Deswegen somit hat Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Barmherzigkeit die Tür für jeden Menschen geöffnet. Und kein Mensch kann sagen, ja, ich habe ja kein Geld, deswegen kann ich keine Moschee bauen, deswegen kann ich den Leuten nichts Gutes tun, deswegen kann ich den Leuten nicht Geld schenken. Nein, du hast die Möglichkeit, auf andere Art und Weise dieser Sache nachzukommen. Ebenso sagte der Prophet, selbst wenn man mit seiner Ehefrau zusammengeht, wird einem dann eine gute Tat niedergeschrieben. Dann sagten die Sahaba radiallahu anhu, das Beispiel ist das klarste Beispiel, wo man seinen Bedürfnissen nachgeht und trotzdem dafür belohnt wird. Ja? Und dann sagten sie, Gesandter Allahs, wenn einer seiner Neigung nachgeht, wird er dann auch noch dafür belohnt? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, stellt euch vor, ihr würdet die Sache machen auf verbotene Art und Weise. Würdet ihr dafür dann nicht dann zur Rechenschaft gezogen werden? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, deswegen, wenn man etwas auf erlaubte Art und Weise stillt, seine Bedürfnisse auf erlaubte Art und Weise stillt, wird man dafür belohnt. Und da zeigt sich die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er einen Menschen nicht nur bestraft, wenn er etwas falsch macht, sondern umgekehrt, wenn er es richtig macht, wird er dafür belohnt. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass man, wenn man etwas Gutes tut und die Absicht hat dafür, die richtige Absicht dafür hat, wird Allah einen dafür belohnen. Denn manche Menschen gehen ihren Bedürfnissen einfach so nach, sie essen, trinken, schlafen, was auch immer, und dann wenn sie und dann werden, das ist eben Mubah, Alhamdulillah, können sie machen, das ist erlaubt für sie. Aber die Leute, die noch eine Stufe drüber stehen, das sind diejenigen, die ihre Gewohnheiten zu Gottesdiensten umwandeln. Ihre Gewohnheiten in Gottesdienste umwandeln. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, dass du nicht nur schläfst, damit du einfach am nächsten Tag fit bist, sondern du schläfst zum Beispiel dann früh abends, damit du am nächsten Morgen dein Morgengebet zur richtigen Zeit verrichten kannst. Oder noch besser, du schläfst früh, damit du in der Nacht ein Nachtgebet verrichten kannst. Oder du schläfst, damit du zum Sahur aufstehen kannst. Oder du isst, damit du gestärkt bist für bestimmte Ibadat, wie zum Beispiel der Sahur vor dem Fasten. Ja? Oder du gehst zur Arbeit und verdienst dein Geld, damit du deiner Familie ihren Unterhalt zahlen kannst, wofür du ja verpflichtet bist. Oder du lernst etwas, damit du das den Menschen später beibringen kannst. Und solche Dinge. Wenn man seine Gewohnheiten, die man hat, das heißt Dinge, mit Gewohnheiten meine ich irgendwelche Taten, die an sich keine Ibadah sind. Wenn du das mit der richtigen Absicht machst, wandelst du das zu einer Ibadah um und dann wirst du dafür belohnt werden. Zwei Angestellte, der eine arbeitet und der andere arbeitet ebenfalls, beide machen genau das Gleiche, beide arbeiten 8 Stunden pro Tag, der eine macht es, um Geld am Ende des Monats zu verdienen, und der andere macht es, um Allah subhanahu wa ta'ala seine Pflichten gegenüber zu erfüllen, weil er verantwortlich für seine Familie. Der erste bekommt als Belohnung sein Geld und der andere bekommt als Belohnung ebenfalls sein Geld, aber zusätzlich noch im Jenseits wird er dafür belohnt werden, dass er, weil er diese Absicht eben gehabt hat. Ja? Und deswegen soll man immer daran denken, dass man das nicht zur Gewohnheit macht, sondern man sollte eine gute Absicht dahinter haben. Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalam ala Rasulillah. Insofern, die Geschwister, noch ein, zwei Punkte zu dem Hadith, den wir gerade eben gehört haben. Der erste Punkt ist, dass als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, selbst wenn man zu seiner Frau geht und das macht, was man seiner Frau macht, dann wird man auch dafür belohnt, weil man es auf erlaubte Art und Weise gemacht hat. Wie kann da die Absicht aussehen? Die Absicht kann aussehen, dass man eben das macht, um dem Verbotenen nicht zu verfallen, oder auch, indem man das macht, um nach einem Kind zu streben. Denn das ist eine Sache, was auch die Propheten, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und ihnen Heil und Segen schenken. Sie haben das gemacht, weil sie wussten, in Kindern steckt viel Gutes. Und wenn man sich mal überlegt, wie lange man auf dieser Erde lebt, man lebt vielleicht zwischen 60 und 70 Jahren lebt der Muslim auf dieser Welt. Und im Durchschnitt, ja. Und diese Zeit ist schnell vorbei. Und was dann bleibt, ist das, was man hinterlassen hat. Und zu denjenigen guten Taten, die man hinterlassen hat, sind eben rechtschaffene Kinder. Und stellt euch vor, diese rechtschaffenen Kinder haben wieder Kinder. Und stellt euch vor, diese Sache hält es an, genauso wie sie angehalten hat bei Adam a.s. Und anhalten wird bis zum Ende der Zeit. Oder Nuh a.s., der als zweiter Vater der Menschheit gilt, möge Allahs Frieden auf ihnen allen liegen. Ebenso lernen wir aus dem Hadith, liebe Geschwister, dass der Mensch, der vollkommene Mensch, der einzige vollkommene Mensch, also vollkommen in Form eines Menschen, ja, ist nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, kein Mensch kann alles machen wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unser Gesandter sallallahu alaihi wasallam war in jedem Gebiet, war er der Vorreiter und war in allen Sachen ein Vorbild für uns, in jeder guten Eigenschaft. Und die ein Mensch überhaupt noch haben kann. Und trotzdem wollen wir ihm irgendwie ihm nachmachen, wir wollen wetteifern unter uns, um möglichst nahe an ihn ranzukommen. Auch wenn wir es nicht schaffen, versuchen wir es wenigstens. Denn wenn wir es versucht haben, dann werden wir vielleicht durch Allahs Barmherzigkeit trotzdem zu ihm zusammen sein. Aber niemand kann alles diese guten Taten machen, wie er sie gemacht hat. Deswegen, jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Wenn du dir selbst merkst, dass du die Stärke hast, meinetwegen viel zu beten, dann verrichte viele Gebete. Und dann nutze dieses Tor aus, das Allah für dich geöffnet hat, damit du auf diese Art und Weise ins Paradies kommen kannst. Du weißt, das Paradies hat 8 Tore. Und deswegen, es kann sein, dass du durch ein bestimmtes Tor ins Paradies eintreten lässt. Es kann auch sein, dass man dich rufen wird einen höchsten Tag von mehr als einem Tor, wie Abu Bakr radiallahu anhu, der von allen 8 Toren des Paradieses gerufen werden wird. Aber das ist eben nicht bei jeder Person so. Du kannst dich nicht vergleichen mit solchen Menschen, sondern du kannst nur danach streben, die gleiche Stufe zu erlangen wie diese Menschen. Und deswegen, wenn Allah dir die Tür geöffnet hat und dir Geld gegeben hat, dann sei spendabel. Und wenn Allah dir Wissen gegeben hat, dann gib es weiter. Und wenn Allah dir Geduld gegeben hat, dann übe sie aus. Und so weiter und so fort, liebe Geschwister. Jeder Mensch hat seine Stärken und hat die Möglichkeit, durch eine bestimmte Sache ins Paradies zu kommen. Ihr wisst die Hadithe, einer Person wurde vergeben, weil sie einem Hund zu trinken gegeben hat, der Durst gehabt hat. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das heißt, diese Person hat diesen Weg ins Paradies zu Allah subhanahu wa ta'ala gefunden. Und deswegen, es muss nicht sein, dass du von allem etwas viel gemacht hast. Versuche von allem etwas zu tun, aber wenn du merkst, dass Allah dir die Tür öffnet bei einer bestimmten Sache, dann nutze sie auf jeden Fall aus. Der nächste Hadith ist Hadith von Abu Huraira, radiallahu anhu wa ardah. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, für jedes Glied, das der Mensch hat, für jedes Glied muss er jeden Tag, an dem die Sonne aufgeht, eine Spende hergeben. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass für jedes Mal, wenn man zwischen zwei Leuten gerecht urteilt, dann wird es einem als Spende niedergeschrieben. Und jedes Mal, wenn man jemandem hilft, auf sein Reittier aufzusteigen, dann wird es einem als Spende niedergeschrieben. Und jedes Mal, wenn jemand zum Beispiel auf dem Reittier ist und ihm ist was runtergefallen und du hebst es ihm hoch, dann wird es dir als Spende niedergeschrieben. Und jedes Mal, wenn du etwas Gutes sprichst, wird es dir als Spende niedergeschrieben. Und jedes Mal, wenn du einen Schritt in die Moschee machst, einen Schritt zur Moschee machst, wird es dir als gute Tat niedergeschrieben. Und jedes Mal, wenn du irgendeinen störenden Gegenstand aus dem Weg räumst, wird es dir als gute Tat niedergeschrieben. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, ihr seht, es gibt einen großen Zusammenhang zwischen ihm und dem Hadith vorher von Abu Dharr, radiallahu anhu. Bei beiden geht es um Lobpreisungen und Möglichkeiten zu spenden. Aber in diesem Hadith geht es noch einmal speziell darum, dass Allah uns erinnert an seine Gunsterweisung uns gegenüber, seine Ni'mah uns gegenüber. Allah hat uns erschaffen und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, dass der Mensch in seinem Körper 360 Gliedmaßen hat. Da besteht auf 360 Gliedern, der Mensch. Und für jedes Glied, das er hat, muss er eine Spende jeden Tag hergeben. Das heißt, er muss jeden Tag Allah subhanahu wa ta'ala auf eine bestimmte Art und Weise danken, dass Allah ihm das gegeben hat, was er hat. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du zwischen zwei Menschen gerecht urteilst, wird es dir als gute Tat niedergeschrieben. Wenn du jemandem hilfst, auf sein Reittier aufzusteigen, wird es dir als gute Tat niedergeschrieben. Deswegen hier sagen wir wieder das gleiche wie im ersten Hadith. Bedeutet, dass das nur diese Taten gute Taten sind, für die man Spenden gut geschrieben bekommt? Nein. Weil hier in dem Hadith der Beweis dafür ist, in diesem Hadith jetzt sind bestimmte Sachen erwähnt worden, die im Hadith von Abu Dharr gar nicht erwähnt worden waren. Ja? Deswegen haben wir also richtig gesagt, dass beim ersten Hadith sind das nur einzelne Beispiele, die uns verdeutlichen sollen, egal was Gutes, woran Gutem du machst, du wirst dafür belohnt werden. Und deswegen sagte er auch, sallallahu alaihi wasallam, wenn du zwischen zwei Menschen urteilst und richtig urteilst oder versuchst auf richtige Weise urteilen, dann wirst du dafür belohnt. Und nachher sagte er, selbst wenn du etwas Gutes sprichst, wirst du dafür belohnt. Das ist doch zweifellos, dass wenn ich zwischen zwei Leuten urteilen muss, dann werde ich sprechen müssen. Ja? Aber es ist nicht nur diese Art und Weise zu sprechen, für die man belohnt wird, sondern für jegliches gutes Wort, das man von seinem Mund lauscht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass es kann sein, dass man ein gutes Wort spricht und diesem guten Wort hat man eigentlich gar keine so große Aufmerksamkeit geschenkt und Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt für einen seine Zufriedenheit bis zum jüngsten Tag. Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt für einen Allahs Zufriedenheit bis zum jüngsten Tag. Und umgekehrt genauso, es kann sein, dass jemand ein Wort loslässt. Und er war eigentlich, hat diesem Wort keine große Aufmerksamkeit geschenkt. Es kam einfach so aus ihm raus, hat nicht darüber nachgedacht, viel. Und aufgrund dieses Wortes schreibt ihm Allah seinen Zorn zu, bis an den Tag, an dem die Menschen auferstehen werden. Und deswegen gehört es zu den gefährlichsten Taten, sind die Taten, die man mit seiner eigenen Zunge begeht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, selbst jeden Schritt, den du machst zur Moschee, dafür wirst du belohnt werden. Ihr wisst, dass für jeden Schritt, den man macht, bekommt man eine gute Tat niedergeschrieben. Und deswegen, liebe Geschwister, hört euch mal vor, jemand wohnt, naja, so ein paar hundert Meter weit weg, wenn er pro Meter zwei Schritte macht, dann wird eben, was ist, wenn er 500 Meter weit weg ist, wird ihm 1000 Hasanat niedergeschrieben, oder 1000 gute Taten, Spenden niedergeschrieben, nur weil er in die Moschee einmal hingelaufen ist. Und das gilt nicht nur für den Weg in die Moschee, sondern es gilt auch für seinen Weg rückwärts von der Moschee wieder nach Hause. Also 1000 mal 2 sind 2000 Hasanat. Ich weiß nicht, also man muss schon ein extremer Sünder sein, um pro Tag mehr als 2000 schlechte Taten zu begehen. Ja? Und deswegen, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, das Barmherzigkeit ist riesig. Unglaublich groß, unendlich groß und sie ist so groß, damit wir eben die Hoffnung auf seine Barmherzigkeit nicht verlieren, auf das er uns unsere Sünden vergibt und es in sein Paradies eingehen lässt. In einer weiteren Version in Sahih Muslim heißt es, dass am Ende dieses Hadithes anstatt dieser ganzen Tasbih kann man auch zwei Raka'at verrichten am Vormittag. Also zwei Raka'at entsprechen diesen ganzen Tasbih. Der Hadith würde der Prophet gesagt, dass du jeden Tag 360 Mal mindestens eine gute Tat machen musst. Sei es Subhanallah oder Alhamdulillah oder La ilaha illallah oder Allahu Akbar oder was auch immer. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn du zwei Raka'at am Vormittag machst, Al-Duha, Salat al-Duha, und das Duha besteht aus mindestens zwei Raka'at, dann ist das ein Ersatz für alle diese 360 guten Taten, die du eigentlich machen solltest. Und da könnte man sich fragen, wie kann das sein? Zwei Raka'at, die verrichtet man vielleicht in wenigen Minuten, und diese ganzen 360 Taten, da kann es einfach mal viel länger dafür. Die Antwort ist, manche Leute sagen, die Antwort ist, dass wenn du nämlich zwei Raka'at verrichtest, lieber Bruder, liebe Schwester, dann bewegst du ja jedes Gliedmaß in deinem Körper. Dann bewegst du jedes Gliedmaß in deinem Körper. Und wofür bewegst du es? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Also ist das eine der besten Arten, Allah zu danken, dass man dieses Gebet verrichtet. Und es gibt sogar eine Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn man das Duha-Gebet extra in der Moschee verrichtet, das heißt, man geht von zu Hause los in die Moschee, um sein Duha-Gebet dort zu verrichten, dann wird einem die Belohnung niedergeschrieben, als hätte man eine Umrah gemacht. Insofern ist ein Beweis dafür, dass man auch bestimmte freiwillige Gebete besser sind, in der Moschee zu verrichten als zu Hause. Und dazu gehört zweifellos das Duha-Gebet, wie aufgrund des Hadiths, den ich erwähnt habe, und auch zum Beispiel das Tarawih-Gebet, das wir im Ramadan verrichten. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Machen wir Stopp, beten Isha inshaAllah, und nach dem Isha machen wir mit der Sira weiter.